Das Schicksal aller Frauen bestimmt die Liebe. Drum leitet sie ihr Herz, nicht ihr Verstand. Sie leben und sie sterben für die Liebe. Ihr Glück liegt stets in eines Mannes Hand. Und diesen Mann, den suchen sie mit Hilfe ihrer Fantasie. Eine unter Millionen wird der Mann sein, der mich glücklich macht. Eine unter Millionen, der von dem ich träume Tag und Nacht. Ich kann seinen Namen nicht nennen und spüre doch schon seine Liebe. Sofort wird mein Herz ihn erkennen, wenn ich in die Augen ihm sehe. Millionen ruft und sucht mich und ich weiß genau, es findet auf Erden, um glücklich zu werden, jeder Mann, die für ihn besteht.